Hören Teil 2. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Heute begrüße ich hier im Studio Frau Professor Franziska Herz, die seit 3 Jahren ein breit angelegtes Forschungsprojekt zum Thema digitale Bildung leitet. Frau Herz, Digitalisierung in der Schule ist schon seit Jahren in aller Munde, ganz besonders wenn es in der politischen Debatte um milliardenschwere Finanzierungspakete für die Schulen geht. Doch für Ihre Forschung spielt es vermutlich eine eher untergeordnete Rolle. Was steht denn bei Ihrem Projekt im Vordergrund? Natürlich ist die finanzielle Unterstützung der Schulen eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der digitale Unterricht überhaupt im erforderlichen Maße stattfinden kann. Doch das ist tatsächlich in erster Linie Aufgabe der Politik. Der Schwerpunkt unserer Studie liegt vielmehr auf der Frage, wie wirksam die digitalen Medien heute bereits im Unterricht eingesetzt werden und inwieweit sich die Lerneffizienz mit Hilfe digitaler Medien steigern lässt. In Ihrer Studie wird auch untersucht, wie gut die Schulen hier momentan schon aufgestellt sind. Richtig. Wir haben in ganz Deutschland an 60 ausgewählten Schulen objektive Tests durchgeführt, um die Wirksamkeit des Medieneinsatzes zu ermitteln. Den Lernstand der Schüler haben wir anschließend mit dem einer ausschließlich nach herkömmlichen Unterrichtsmethoden beschulten Kontrollgruppe verglichen. Damit wollten wir erreichen, dass die Studie möglichst repräsentativ ist. Wichtig war uns dabei auch, auf diese Weise subjektiv wahrgenommene Kompetenzgewinne auszuschließen, denn schließlich wurden die Tests überall einheitlich durchgeführt. Im Fazit der Analyse ist von ernüchternden Ergebnissen die Rede. Welche Erwartungen wurden denn nicht erfüllt? Unsere Analyse zeigt, dass sich das digital unterstützte Lernen zwar positiv auf die fachlichen Leistungen von Schülerinnen und Schülern auswirkt, doch die positiven Effekte fallen deutlich geringer aus, als man bisher angenommen hat. Aber immerhin ist es ja durchaus als positiv zu bewerten, dass sich der Einsatz digitaler Medien zumindest nicht negativ auf die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Wovon hängt es Ihrer Ansicht nach denn ab, ob der digitale Unterricht das Lernen fördert oder nicht? In der Schulpraxis erweist sich der Einsatz digitaler Medien als sehr komplexe Aufgabe. Denn wie effektiv eine Methode oder ein Lernansatz ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum einen müssen die technischen Voraussetzungen gegeben sein und aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, die vorhandene Hardware und auch die dazugehörige Software sind immer wieder an die aktuellen Standards anzupassen. Das leuchtet ein.